Zehntes Kapitel. Ein Ferngespräch aus München. Zwei Flugplätze nach Wien. Peperl ist wie vom Donner gerührt. Ja, ja, eine Mutter, das ist eine Medizin. Sie hilft, unter Garantie. Unerwünschter Besuch. Lottchen liegt apathisch im Bett. Sie schläft. Der Herr Kapellmeister sitzt am Kinderbett und blickt ernst auf das kleine, schmale Gesicht. Nebenan läutet das Telefon. Ein Ferngespräch aus München, Herr Kapellmeister. Danke. Hallo, hier, Palfin. Hier, Körner. Was? Wer? Du, Luiselotte? Ja, entschuldige, dass ich dich anrufe, Ludwig, aber ich bin wegen des Kindes in großer Sorge. Es ist doch hoffentlich nicht krank. Doch, es ist krank. Ach. Aber ich verstehe nicht, wieso du... Wir hatten so eine Ahnung, ich und Luise. Luise? Ja, denk dir, die Kinder haben sich in den Ferien ausgetauscht. Na, zum Donnerwetter. Bist du da, Luiselotte? Ja, ja. Was fehlt denn dem Kind? Ja, Nervenfieber. Die Krise ist überstanden, sagt der Arzt. Aber die körperliche und seelische Erschöpfung sind sehr groß. Ist es ein tüchtiger Arzt? Gewiss. Hofrat Strobel, er kennt Luise schon von klein auf. Entschuldige, das ist ja Lotte. Ja, er kennt sie also nicht. Ludwig, Luise will dich sprechen. Vati, hier ist Luise. Grüß dich Gott, Vati. Sollen wir nach Wien kommen, ganz geschwind? Ja, grüß Gott, Luisel. Das ist ja ein guter Gedanke. Wann könnt ihr denn hier sein? Ich werde mich gleich erkundigen, Ludwig, wann morgen der erste Zug fährt. Nehmt doch ein Flugzeug, dann seid ihr schneller hier. Risi, hören Sie mal her. Morgen kommt meine Frau. Ihre Frau? Psst, nicht so laut. Meine geschiedene Frau, Lottchens Mutter. Lottchens? Ja, das Luisel kommt auch mit. Wieso? Da liegt's doch, das Luisel. Das ist der Zwilling. Der Zwilling? Oh, du mein, ich verstehe kein Wort. Was denn für ein Zwilling? Sie werden schon sehen. Zunächst sorgen Sie dafür, dass wir zu essen haben, Rese. Ja. Und über die Schlafgelegenheiten sprechen wir noch. Oh, du mein. Frau Körner lässt sich wegen dringender Familienangelegenheiten Urlaub geben. Sie telefoniert mit dem Flugplatz und bekommt auch tatsächlich zwei Plätze für das Morgenflugzeug nach Wien. Als am nächsten Morgen der Herr Hofrat Strobel vom Peperl begleitet vor dem Haus in der Roten Turmstraße ankommt, fährt gerade ein Taxi vor. Grüß Gott, Peperl. Grüß Gott, Herr Hofrat. Bist du denn völlig übergeschnappt? Scher dich ins Bett, aber sofort. Den Tod wird sie sich holen. Das Kind, das Verrückte. Es ist nicht das Kind, das Sie meinen, Herr Hofrat. Es ist die Schwester. Die Schwester? Resi öffnet die Korridortür. Draußen steht der japsende Peperl mit einem Kind. Die Haushälterin schaut entgeistert und schlägt ein Kreuz. Grüß Gott, Resi. Ja, grüß Gott. Wie geht's, Lottchen? Etwas besser, glaube ich. Darf ich Ihnen den Weg zeigen? Danke, ich weiß Bescheid, Resi. So? Na, wenn Sie wieder einigermaßen zu sich gekommen sein werden, Resi, helft's mir vielleicht aus dem Mantel, nicht? Aber lassen Sie sich nur Zeit. Bitte schön, tausendmal um Vergebung. Na, es hat ja heute keine solche Eile mit meiner Visite, denke ich. Als der Hofrat das Kinderzimmer betritt, trifft er vier sehr verwirrte Menschen an. Peperl liegt wie vom Donner gerührt am Fußende des Bettes und blickt immer wieder von dem einen kleinen Mädchen zum anderen. Wie geht's denn meiner Patientin heute? Gut. Haben wir endlich Appetit? Wenn Mutti kocht, ja. Na, dann gib mal deine Hand. Deine Temperatur ist fast normal. Du bist übern Berg. Herzlichen Glückwunsch, Luisel. Dankeschön, Herr Hofrat. Oder meinen Sie vielleicht mich? Na, ihr seid mir ein paar Intriganten, aber ganz gefährlich. Sogar meinen Peperl habt ihr an der Nase rumgeführt. Also komm, Peperl, reiß dich von den zwei trügerischen Weibsbildern los. Gell, Herr Kapellmeister, darin werden Sie mir doch recht geben. Ja, eine Mutter. Das ist eine Medizin, die kann man nicht in der Apotheke holen. Aber sie hilft. Unter Garantie. Der Abend hat sich auf die Erde herabgesenkt. Im Kinderzimmer ist es still. Luise schläft, Lotte schläft. Sie schlummert der Gesundung entgegen. Frau Körner und Herr Palfi haben bis vor wenigen Minuten im Nebenzimmer gesessen. Nun hat sich der Kapellmeister verabschiedet und ist ins Atelier zum Schlafen gegangen. Eine Stunde später steigt vor dem Haus am Kärntnerring eine junge, elegante Dame aus einem Auto und verhandelt mit dem mürrischen Portier. Sie drückt ihm Geld in die Hand und eilt die Stiege hinauf. Du? Erraten. Warum lässt du dich am Telefon verleugnen? Findest du das sehr geschmackvoll? Ja, ich habe mich nicht verleugnen lassen. Sondern? Ich war nicht fähig, mit dir zu sprechen. Mir war nicht danach zumute. Das Kind war schwer krank. Aber jetzt geht es ihm wohl besser, sonst wärst du doch nicht in der Roten Turmstraße. Ja, es geht ihm besser. Außerdem ist meine Frau drüben. Wer? Meine Frau, meine geschiedene Frau. Sie kam heute Morgen mit dem anderen Kind. Mit dem anderen Kind? Ja, es sind Zwillinge. Erst war das Luisel bei mir und seit Ferienschluss dann das andere. Ich weiß es erst seit gestern. Raffiniert eingefädelt von deiner Geschiedenen. Aber sie weiß es doch auch erst seit gestern. Die Situation ist nicht unpikant, gell? In der einen Wohnung sitzt eine Frau, mit der du nicht mehr, und in der anderen eine, mit der du noch nicht verheiratet bist. Es gibt noch viele Wohnungen, wo Frauen sitzen, mit denen ich noch nicht verheiratet bin. Oh, witzig kannst du auch sein. Also entschuldige, Irene, ich bin nervös. Entschuldige, Ludwig, ich auch.